WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute auch wieder. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Tanja und Tanja ist 38 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo? Nee, nicht Tanja. Kai ist es. Entschuldigung, ich bin etwas irritiert, weil mein Kopfhörer funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte. Wir versuchen es mal. Kai, ich grüße dich. 31. Ja, hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Ja? Ich kann dich gut hören jetzt. Ich bin etwas aufgeregt, aber ja, wir kriegen das schon hin. Super, dass ich hier durchgekommen bin. Ich denke das auch, ja. Okay. Um was geht's, Kai? Ich fange mal an. Es ist immer schwierig, das systematisch so zu ordnen. Ich habe so eine Art platonische Liebesbeziehung, sag ich mal, wo ich aber mir gerne mehr erhofft habe oder das auch immer noch tue. Und wir kennen uns knapp seit einem Jahr und ja, wir leben praktisch alles so zusammen, wie es auch ein Pärchen tut. Man geht zu zweit schön essen, man kocht oder man geht in Konzerte und Urlaube und ja, jeder andere, der uns sieht, der würde auch sagen, dass wir eigentlich ein Paar sind, aber ihr wohnt nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen, nein, aber relativ in der Nähe. Und ja, das ist auch alles ausgesprochen, sage ich mal. Ne? Sie weiß das und wir haben auch oft darüber geredet, aber sie sagt immer, sie würde sich das sehr wünschen auch. Und aber ich wäre ein sehr toller Mann und sie kann aber einfach nicht. Was heißt es denn konkret? Wie weit seid ihr euch erotisch und näher gekommen? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Weil sie total in der Beziehung, sie sagt immer, sie ist sexuell nicht, ja, ich habe null Interesse zurzeit an irgendwas und auch, sie befriedigt sich zum Beispiel auch nicht. Ich sag mal, für so ein Mädchen im jungen Alter ist sie relativ, bedarfslos und sie hat wohl ihre Sache mit den Ex-Freunden nicht so richtig verarbeitet und streichelt ihr sowas. Wir streiten uns. Nee, streichelt ihr euch? Ach so, ja, ich ist häufiger, ist jetzt ein bisschen häufiger geworden. Mhm. Sie hat mir aber auch mal gesagt, dass ihr das manchmal ein bisschen zu viel ist und sie Angst hat, dass ich jetzt denke, dass wir doch zusammen sind. Und küssen ist auch nicht. Nein, da bin auch ich. Auch nicht mal ein Kuss auf. So doch, das auf schon Wand. Mal. Und das wir schon. Drücken uns auch immer neu, wenn man sich sieht. Ich glaube auch, sie mag mich wirklich sehr und hat Angst, dass das einfach. Ja. Zerstört wird oder ich weiß es nicht. Es ist nur so schwierig. Was hat sie dir über ihre früheren Beziehungen erzählt bisher? Das war eigentlich nur diese eine einzige und das war aber auch ein älterer Mann, sag ich mal, der schon fast 40 ist und wie alt ist sie denn? Lief wohl einiges. Wie alt ist sie denn? 28. Mhm. Mhm. Da lief wohl einiges schief, auch sexuell und vielleicht ist sie deswegen, denke ich mal, stark vorgeschädigt. Und wie lange währte diese Beziehung? 5 Jahre. 5 Jahre? Mit immer on, off, also nicht wirklich. Und was ist da sexuell schiefgelaufen? Dass sie sagt, sie hätte nie Orgasmen bekommen oder dass sie das nicht genießen konnte und er auch irgendwelche Sachen wollte, die sie nicht so mag. Und ist sie dazu gezwungen worden, zu diesen Sachen, dass sie die dann doch macht? Frage ich mich halt auch immer mehr. Sie sagt das nicht so, aber mir scheint es bei gewissen Sachen so zu sein, ja. Mhm. Sie wurde nicht vergewaltigt oder so, aber sie hat vielleicht viele Dinge gegen ihren Willen mitgemacht, sag ich mal, damit. Mhm. Ja. Und so eine, was war in der Zeit vor dieser Beziehung? Weißt du da irgendwas drüber? Nicht viel. Sie hatte wohl auch nicht viele Sexualpartner, aber so eine richtige Beziehung war das die einzige, die sie da mit diesem Mann hatte. Ja. Weißt du, ob sie, bevor sie mit diesem Mann zusammenkam, ob sie sich da selbst befriedigt hat? Nein, das weiß ich nicht. Nein. Mhm. So, jetzt redet ihr darüber. Sie weiß, dass das ein Problem für dich darstellt. Ja. Wie erklärt sie sich denn dann dir gegenüber im Einzelnen? Warum verhält sie sich so? Ja. Abgesehen jetzt von diesen Sachen mit dem ehemaligen Freund. Das kann sie mir nicht so richtig erklären. Sie sagt, sie liebt mich auch, also emotional und so, ne? Aber nicht, sie kann einfach nicht sich auf mehr einlassen. Sie würde gern später, sie weiß es nicht, in einem halben Jahr oder ein Jahr vielleicht, ob das passiert, aber sie sagt da weder ja noch nein, sie möchte mich aber auch nicht hinhalten. Aber ich hatte zum Beispiel mal vor 2 Monaten jemanden anderen kennengelernt, habe da mal probiert, mich drauf einzulassen, weil die andere Person mich gemocht hat. Aber ich habe nur an diese Frau eigentlich gedacht, mit der platonischen Beziehung ist. Ich konnte mich nicht öffnen. Und sie hatte das auch sehr verletzt. Dann hat sie den Kontakt, hatten wir erstmal einen Kontaktabbruch. Und sie sagt, sie hat sehr starke Gefühle für mich gehabt, aber sie kann eben nicht mehr. Und nun ist das ja ein Zustand, der kann ja nicht so weitergehen. Endlich. Das ist richtig. Ich frage mich halt immer, viele sagen, entweder es funktioniert gleich oder nie, aber das Leben ist nie gleich, denke ich mir. Mhm. Viele Leute sind jahrelang befreundet und okay, natürlich, es gibt da keinen Automatismus. Dennoch kann es nicht so endlos weitergehen. Ja, das ist mir nicht mehr bewusst. Irgendwie ist, was sagt sie denn zu der, sie sagt irgendwann, vielleicht in einem halben Jahr, es klingt sehr schwammig, was sie sagt. Richtig. Ich würde mir auch wünschen, dass sie da definierter reden kann, aber das tut sie nicht. Und wenn ich jedes Mal damit anfange, dann zerstöre ich auch so unsere schönen Zeiten. Also ich kann nicht immer jedes Mal davon reden, aber ich mache es in gewissen Zeitabständen schon oder ich signalisiere ja auch. Hast du denn das Gefühl, dass sie in irgendeiner Weise sich bemüht und etwas dagegen tut, dieses Problem zu lösen? Ich glaube nicht. Sie hatte auch psychisch ein bisschen Probleme. Sie war auch schon mal in einer Behandlung. Sie nimmt, glaube ich, Medikamente gegen Depressionen auch. Du sagst, ich glaube das weißt du nicht, als ihr so Ich weiß nicht, ob sie noch nimmt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Okay, ja. Sagen wir es so. Frag sie doch mal. Ja. Ist sie denn auch in einer Therapie? Das ist es. Da habe ich sie gerne versucht, dazu zu bewegen, weil sie hatte früher Therapien angefangen, aber immer abgebrochen, weil sie meint, dass sie mit diesen Vorwürfen nicht klarkommt und mit welchen Vorwürfen? Man wird halt auch nicht nur mit Damtanschuhen angefasst und sag ich mal, sie zieht das alles als Angriff gegen sich und das ist aber nicht so. Ich versuche ihr da, schon öfter mal haben wir da drüber geredet. Also gab es diese Vorwürfe schon vor dir oder wie kann ich das verstehen, wenn du sagst, sie kann mit diesen Vorwürfen nicht umgehen? Meint sie dich damit? Nein, wenn jetzt sie beim Psychologen ist und mit jemandem redet in so therapeutischen Sitzungen, dann fühlt sie sich immer angegriffen und das alles, dass sie an allen schuld ist. Ja, das ist doch albern. Ja, das ist, ich sage auch, hat sie denn richtige Erfahrungen schon gesammelt? Mit einer Therapie, meine ich? Ja, da war sie. Ich weiß nicht genau, wie alt. Das ist teilweise schon sehr lange her, schon im jugendlichen Alter. Ich glaube, du weißt gar nicht richtig Bescheid, was mit deiner Freundin los ist. Ja, sie ist sehr... Du stocherst da so ein bisschen im Nebel und hast irgendwas da gehört und hier. Ich glaube, das Mädel muss dringend in eine gute psychotherapeutische Behandlung. Das glaube ich. Habe ich ihr schon öfter gesagt. Da ist sie sehr, fühlt sie sich auch wieder sehr angegriffen. Und ja gut. Irgendwo musst du natürlich auch deine Position haben und wenn sie sich dann angegriffen fühlt, dann fühlt sie sich halt angegriffen. Das muss sie dann auch mal aushalten. Ja, wenn sie das mit dir, schon oft gemacht. Dann. Wenn sie mit dir zusammen sein will, dann muss sie auch etwas in die Waagschale werfen, dass das funktioniert. Du hast immerhin ein Jahr das schon mitgemacht, was ich sehr toll finde. Und ich finde auch, dass man, natürlich darfst du ihr keine Vorwürfe in diesem Sinn, keine wirklichen Vorwürfe machen. Aber sie muss konstruktiv sein. Konstruktiv heißt, wenn dieses Problem auf dem Tisch liegt, dann muss sie auch etwas dagegen tun. Zum Beispiel wäre ein Weg, dass ihr beiden zusammen zu einer Sexual- oder zu einer Paarberatung geht. Das wäre schon ein wichtiger Schritt. Vielleicht ist das Resultat dieser Paarberatung, dass sie anschließend sich alleine für eine Therapie entscheidet. Aber dann käme schon mal ein bisschen was in die Gänge. So ist das ja ein Treten auf der Stelle. Ja, wir tun uns ja beide damit auch weh und irgendwie. Ja, und du bist unzufrieden dabei und sie fühlt sich unter Druck gesetzt und sie fasst dann wahrscheinlich jede Frage von dir als Vorwurf auf. Und so wird das immer angespannter, die Situation. Und irgendwann platzt das auseinander. Also muss da jetzt irgendwas passieren. Du musst jetzt ein bisschen Bewegung in die ganze Sache. Ich möchte, dass meine Psychologin dir noch ein paar Adressen an die Hand gibt für Sexual- beziehungsweise Paarberatungen in deiner und eurer Umgebung. Dann schlag du ihr das ganz einfach vor, dass ihr mal da gemeinsam hingeht. Wenn sie das auch ablehnt, wäre ich an deiner Stelle ziemlich sauer. Okay, das hört sich sehr gut an und das werde ich definitiv probieren. Vielen Dank. Das wäre super. Kai, dann bitte ich dich aufzulegen und Sabine ruft dich gleich zurück. Und dir und euch wünsche ich alles Gute, dass sich das fügt und dass ihr eure Liebe dann auch wirklich leben könnt. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute. Du bist ein sehr guter Mensch. Es sollte mehr wie dich geben. Danke. Dankeschön, Kai. Ja, tschüss. Alles Gute. Ciao. So, meine Lieben, jetzt bitte ich mal meinen sehr netten Techniker, nämlich den Volker Thake, wenn das möglich wäre, dass er mal hier reinkommt und mir einen neuen Kopfhörer gibt. Dann kann ich viel entspannter hier sitzen. Ich verstehe das zwar, aber es ist irgendwie, stimmt das nicht so richtig. Volker, wie machen wir es? Jetzt piepst es, oder kannst, nee, du stöpselst das aus. Ja. Du musst das mal runterdrehen. Warte kurz. Ja. So, und den gleich tauschen. Dann gucken wir mal. Jetzt müsste man mich hören. Noch nicht richtig. Oh, eins, zwei, wunderbar. Jetzt ist es so, wie es sein sollte. Volker, vielen Dank. Volker, mach die Tür noch zu und dann können wir weitermachen. Sehr gut. So, es geht weiter mit, jetzt geht's weiter mit der Tanja, die ich gerade am Anfang schon begrüßt habe. Jetzt ist sie da. Tanja, 38. Guten Morgen, Tanja. Morgen, hallo. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Um unerfüllten Kinderwunsch. Das betrifft dich natürlich. Genau. Ja. Wir haben seit 17 Jahren Kinderwunsch. Seit 17 Jahren? 17 Jahre. Mhm. Also ich habe einen Sohn aus einer ersten Beziehung, der ist 17. Mhm. Seitdem wollte ich eigentlich immer ein weiteres Kind haben. Mhm. Es klappt nicht ohne Hormonbehandlung. Mhm. Und wir haben jetzt in den 17 Jahren, weiß ich nicht, wie viele Hormonbehandlungen gemacht. Es ist zu 3 Schwangerschaften gekommen. Und alle 3 Kinder habe ich wieder verloren. Mhm. Das ist sehr traurig. Ja. Das ist sehr traurig. Und jetzt? Der Wunsch ist immer noch da. Mhm. Aber genauso groß wie der Wunsch ist auch die Angst, dass wieder was passiert. Mhm. Und wir waren so weit, dass wir nochmal eine Behandlung angefangen haben. Und die habe ich dann so kurz vor Ende abgebrochen, weil einfach die Angst viel zu groß war. Weißt du, Tanja, ganz spontan. Kann ich das ausgesprochen gut verstehen. Wenn man so lange versucht und so viele Hormonbehandlungen gemacht hat und es immer daneben gegangen ist, dann ist vielleicht irgendwann auch der Punkt gekommen, wo man sagt, ja, dann soll es nicht sein. Vielleicht schadest du deinem Körper sogar noch viel mehr, wenn du es noch weiter versuchst. Ja, aber das kann ich so im Kopf noch nicht umsetzen. Also es ist zwar der Punkt dass ich sage, wir hören auf. Mhm. Dann war ich auch so weit, dass ich gesagt habe, wir hören jetzt radikal auf. Ich lasse mich also jetzt operieren, dass diese Möglichkeit gar nicht mehr besteht und mache dann doch wieder den Rückzieher, weil einfach dieser Wunsch wieder viel zu groß ist. Mhm. Also es ist im Moment so, ich weiß einfach nicht mehr, was richtig ist. Sage ich jetzt wirklich, ich mache den Schnitt oder versuche ich es weiter? Ich weiß nicht, mit welcher von den beiden Entscheidungen ich am Ende besser klarkomme. Nun hast du ja schon einen Sohn, einen 17-jährigen Sohn. Das heißt, du bist Mutter. Wenn jetzt das Bedürfnis nach einem weiteren Kind so stark ist und die Natur das offensichtlich nicht will, sich irgendwie sträubt, was spricht dagegen, ein Kind zu adoptieren? Dafür sind wir schon zu alt. Wir sind nicht verheiratet. Ja. Wir sind jetzt auch nicht so in der obersten Gehaltsliga, dass das überhaupt durchgehen würde. Das funktioniert alles nicht. Ich glaube, das hätte man irgendwie vor 10, 15 Jahren machen müssen. Bin ich ganz sicher, wie es ist im Ausland. Jetzt ist zu spät. Also in Deutschland geht es, glaube ich, in der Tat nicht mehr, da hast du recht. Aber ich glaube, wenn man ein Kind aus dem Ausland adoptiert, ich habe im Bekanntenkreis einen Fall, da ist es ein vietnamesisches Kind gewesen, da war die Mutter schon über 40 Jahre alt. Da müsste man sich genau schlau machen, das weiß ich nicht. Oder geht es gar nicht, wäre das gar keine Option für dich, selbst wenn das möglich wäre? Ist da das Bedürfnis sehr stark, ein eigenes Kind noch zu haben? Wir haben da gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Wir hatten da mal drüber gesprochen, wie es wäre, und dann sind wir eigentlich nur zu dem Entschluss gekommen, dass das irgendwie eh nichts bringt, eben aufgrund des Alters und dem Ganzen drumherum. Und dann sind wir da gar nicht weiter drauf eingegangen. Da wüsste ich jetzt spontan überhaupt keine Antwort drauf. Du hast dich wahrscheinlich sehr, sehr schlau gemacht, was diese ganzen Hormonbehandlungen für deinen Körper bedeuten. Kannst du mir das vielleicht mal kurz erklären? Es ist halt jede Hormonbehandlung eine wahnsinnige Belastung für den Körper. Ja. Der ist ja so hormonell im absoluten Limit. Man merkt es so in allen Bereichen eigentlich. Man ist extrem müde, launisch. Also ich sag mal so, während jeder Hormonbehandlung hatten wir auch die große Krise zu Hause. Das heißt, weil du riskierst... ich einfach völlig unausgeglichen bin. Du riskierst mit jeder Hormonbehandlung sogar deine Beziehung? Nein, ich denke nicht. Also er weiß oder wusste ja immer, woran liegt das Ganze und was ist los. Und konnte da immer ganz gut drüber wegsehen. Aber ich selber konnte mich dann auch nicht leiden. Welche, abgesehen von den Unannehmlichkeiten, die nach außen so erscheinen, welche körperlichen Nebenwirkungen sind damit verbunden? Also ich hatte einmal eine ganz heftige Überstimulierung. Man kriegt ja diese Hormone gespritzt, dass man mehr Eizellen hat. Und da habe ich einmal zu gut darauf reagiert, dass ich damit wirklich ins Krankenhaus musste. Den ganzen Bauch hinterher voll Flüssigkeit hatte und also das ist schon übel. Man kann eigentlich nicht atmen, man kann nicht laufen, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man machen soll. Und ansonsten war eigentlich immer alles ganz gut. Also zumindest vom Körperlichen. Aber auf jeden Fall, das sind keine Traubenzuckertabletten, die Hormone, die man da einnimmt. Das ist schon richtig heftig. Ja. Was sagt dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin? Die sagen eigentlich immer zu mir, du hast schon ein gesundes Kind, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Aber jedes Mal, wenn es dann doch wieder geklappt hat und das hat am Anfang alles so gut ausgesehen, war dann von heute auf morgen auf einmal nicht mehr alles gut und es waren keine Herztöne mehr da. Und es stimmte nichts, aber wirklich, was dazu sagen können die in dem Moment auch nicht. Man hat zwar gemerkt, es tut dem Arzt auch leid und irgendwo konnte er auch nicht so ganz damit umgehen, weil in dem Moment war ich halt von Euphorie, super, wir haben Ultraschall, auf ganz unten. Wie alt waren, in welcher Woche warst du, als du die Kinder verloren hast? Immer in der 10., 11. oder also so zwischen 10. und 12. Woche. Das darf man, das muss man ja auch sehr, sehr stark sehen. Das hat ja auch eine große Wirkung auf dich, wenn du ein Kind verlierst. Das ist ja auch nicht etwas, was man mal so eben schnell wegsteckt. Das ist ja eine schwere seelische Belastung. Zu den ganzen. Also mit der letzten Fehlgeburt bin ich noch gar nicht fertig, überhaupt nicht. Wann genau war die? Im März. Im März. Tanja, das ist ganz schwer von außen. Niemand hat das Recht, dir da was zu raten. Ich kann dir nur so meine private Meinung dazu sagen, wenn du mir das so erzählst, was du gerade geschildert hast. Da möchte ich dir antworten, dass du vielleicht dich dahin bewegen solltest, damit einen Frieden zu schließen, dass es nicht noch einmal geht. Um dich zu schonen, deine Gesundheit zu schonen und vielleicht auch deine Seele zu schonen. Vielleicht, wenn du es irgendwann akzeptiert hast, bist du dann auch mit dir im Reinen. Aber das ist natürlich sehr schwer, weil du bist ja jetzt so viele Jahre hin und her gerissen und in diesem Wunsch eingebettet, ich will nicht sagen gefangen, aber eingebettet. Und sich davon zu verabschieden, ist natürlich ein Riesenakt, das ist mir schon klar. Das war ein Lebensinhalt, den man hatte. Ne? Ja, man hat immer wieder darauf hingearbeitet. Ja. Ich meine, das ist ja eine enorme Zeit. Das ist nicht mal ein paar Mal, das ist 17 Jahre. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das vor Augen hält. Was sagt denn dein Partner? Ich glaube, der redet so ziemlich nach dem, wie ich es gerade sage. Seine genaue Meinung weiß ich nicht. Wir haben zwar schon ganz oft drüber gesprochen, aber wenn ich sage, komm, wir lassen es jetzt, dann sagt er, es ist in Ordnung. Wenn ich sage, wir versuchen es, dann sagt er, es ist in Ordnung. Ich glaube, er will mir da nicht reinreden. Also ich merke schon, der Wunsch ist bei ihm auch da. Und ich habe auch gemerkt, dass es ihn wieder sehr belastet hat, dass wir das Kind jetzt halt wieder verloren haben. Vielleicht. Er macht halt immer auf ganz stark für mich, aber man merkt eben, ne, ihm geht es damit auch nicht gut. Mhm. Aber jetzt wirklich von ihm aus zu sagen, nee, jetzt ist Schluss oder wir versuchen es wieder, das kommt nicht. Vielleicht, Tanja, ist es für ihn sogar eine große Erleichterung, wenn du die Entscheidung triffst, wir machen jetzt einen Schlussstrich. Es scheint mir beinahe so, wie du ihn gerade schilderst. Er wird dir nicht abreden, weil er weiß, wie wichtig dir dieser Wunsch war, all die vielen Jahre. Aber er sieht dich ja auch. Er ist ja der nächste Mensch an dir dran und sieht, was diese Versuche und das Scheitern mit dir macht. Und vielleicht muss man auch irgendwann dann einfach sagen, es ist halt so, wie es ist. Und ich bin glücklich, dass ich einen 17-jährigen Sohn ist es, ne? Hast du gesagt? Ja, genau. Einen Sohn habe, dass ich Mutter geworden bin. Ich rate dir eigentlich dazu, wenn du es nicht schon längst gemacht hast, Tanja, dass du diesbezüglich auch mal zumindest für ein paar Beratungsstunden mal zu einem Therapeuten gehst. War ich bei der Frauenhilfe. Wie oft warst du dort? Eigentlich bei jeder Schwangerschaft und nach jeder Fehlgeburt so ein paar Mal. Mhm. Aber das war nicht was mir geholfen hat. Okay, verstehe. Das heißt, letztendlich musst du es für dich entscheiden. Genau. Du musst irgendwann sagen, so soll mein Leben weiter verlaufen oder ich gehe in die Richtung weiter. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, egal in welche Richtung ich gehe, ich werde immer wieder hin und her geworfen. Wir haben also jetzt nach der dritten Fehlgeburt zum Beispiel sämtliche Untersuchungen gemacht. Mhm. Eine humangenetische Untersuchung, woran liegt es? Eine immunologische Untersuchung, die Gerinnung wurde untersucht. Dann kam dann raus, es ist eine Gerinnungsstörung bei mir da, die Ursache des Ganzen sein kann. Mhm. Ich wurde dann zu einer Gerinnungsärztin geschickt. Mhm. Und das Einzige, was sie immer sagte, ja, die Werte sind jetzt nicht in Ordnung, aber wir gucken mal, wir kriegen sie schon zu einer Schwangerschaft. Ja. Deshalb bin ich da gar nicht hingegangen. Ja, ja. Ich bin eigentlich hingegangen, weil ich wissen wollte, wie gehen wir jetzt damit um. Davon und dann wird man wieder so in diese Schiene reingedrückt und schon fängt man wieder an, um zu überlegen. Mhm. Ne? Nein, nein, davon darfst du dich gar nicht irritieren lassen. Zudem musst du bedenken, dass du bist jetzt 38, die Luft wird auch immer dünner nach oben, was die Schwangerschaft anbelangt. Mhm. Ich meine, das kann ja nicht schaden, dass dir meine Psychologin, die im Hintergrund arbeitet, auch noch ihren Standpunkt vielleicht sagt, wenn du das möchtest. Es kommt darauf an, wann, weil ich bin jetzt am Arbeiten sofort, jetzt und gerade in Pause. Ach so, ja. Ich muss nämlich eigentlich gleich weiterfahren. Okay, sie kann dich ja versuchen, direkt anzurufen, jetzt nach unserem Gespräch. Und wenn es dann zu lange dauert, unterbrichst du einfach. Mhm. Okay. Also ich habe dir meine Meinung gesagt. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Mhm. Tanja, wir melden uns gleich wieder bei dir. Du legst bitte auf und die Sabine ruft gleich an. Alles klar. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Barbara. Und Barbara ist 55. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, Domian. Hallo, Barbara. Und was geht's bei dir? Schön, dass ich dich mal reiche. Das freut mich, dass du dich mal... Bei mir geht's leider um nicht so ein schönes Thema. Ich trage mich mit den Gedanken um Suizid. Warum? Ich habe das ist zwar jetzt schon 10 Jahre her, meine Tochter verloren bei dem Tsunami. Mhm. Zu Weihnachten. Ja, sie war dort und machte Urlaub. Ja, die hat ja Urlaub gemacht, wo ich eigentlich Bedenken hatte aus verschiedenen Gründen. Mhm. Dann habe ich vor 8 Jahren meinen Mann verloren. Der ist auf der Baustelle verunglückt. Mhm. Auch durch einen Unglücksfall. Ja, das war im Februar, vor 8 Jahren. Dann habe ich, das ist natürlich auch eine Weile her, bei einer Geburt, einer Zwillingsgeburt, ein Kind verloren. Auch ein Mädchen. Das liegt dann aber weiter vor ja, diesen beiden. Ja, aber es kommt immer irgendwas, wo ich jemanden verliere, den ich liebe. Mhm. Dann habe ich einen Sohn, der 30 wird. Er hat sich uns gegenüber abgewendet, weil er auch mit diesen Dingen nicht zurechtkam. Und von dem Vater habe ich mich vor 4 Jahren abscheiden lassen, gegen Alkohol und Drogen. Und Achso, die Kinder haben verschiedene Väter. Nein, die Kinder haben ich habe später noch mal einen Partner gehabt. Ah ja. Okay. Der ist vor 8 Jahren verunglückt. Mhm. Meine Kinder haben denselben Vater. Mhm. Gerade. Und dieses Kind, was sich von uns abgesendet hat, ist halt, weil ich mich habe von seinem Vater abscheiden lassen und er wollte, dass da wieder rückgängig gemacht wird. Mhm. Und ein Kind, der Jüngste, lebt noch. Also lebt. Ist auch alles okay mit, bis vor einem Jahr hat er mit Drogen experimentiert. Moment, aber der 30-Jährige lebt ja auch. Der lebt auch, mhm. Ja. Da versuche ich immer wieder Kontakt zu nehmen, aber da ist noch nichts zu machen. Es gibt diese beiden Kinder noch. Ja, und es gibt noch einen, der ist heute 23,5. Ach so, noch ein Kind. Wo ich die Zwillingsschwester von verloren hatte. Mhm. Und wie ist der Kontakt zu diesem Sohn? Eigentlich gut. Bis voriges Jahr zu Weihnachten, da hatte der mit Drogen experimentiert. Mhm. Und da genau am 22. Dezember kriegte ich einen Anruf und da lacht er, als wenn er einen goldenen Schuss genommen hätte. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen, weil ich selber nicht rauche und keinen Alkohol trinke. Aber er hatte keinen goldenen Schuss genommen? Nein. Er hatte Drogen so intus, dass er im Koma lag. Mhm. Und dann war er in der Klinik, die haben den schon aufgegeben, dann habe ich den verlegen lassen, Heiligabend vor. Und da ist er natürlich, ist Gott sei Dank wieder aufgewacht, war aber schwer geschädigt. Wie geschädigt ist er? Der war zu dem Zeitpunkt so geschädigt, dass er wie vom Blitz getroffen, der ganze Körper schief, krumm und schief war. Wie ist es heute? Heute ist es Gott sei Dank gut, weil ich habe den damals direkt im Entzug, wo der wieder wach wurde, im Entzug, ich habe den leider entmündigen müssen. Mhm. Also, was ich nicht gern gemacht habe. Und dann jetzt ist er war früher Elektriker. Mhm. Er ist jetzt behindert und arbeitet in der Behindertenwerkstätte. Ne? Er ist durch diesen Rauschgiftkonsum, durch da muss wohl mehreres gewesen sein. Mhm. Also und ich höre schon, dass da eine Anballung von sehr viel Unglück in deinem Leben stattgefunden hat. Das macht mich im Moment. Ich habe lange Zeit nicht heulen können, aber im Moment überkommt er mich. Mhm. Sicher, weil auch wieder kurz vor Weihnachten ist. Mhm. Und immer, meistens in der Weihnachtszeit, jemand, den ich liebe, kurz vorher oder nachher verloren habe. Das heißt, die Erinnerungen kommen wieder hoch, die Angst kommt hoch. Ja, und der mittlere Sohn, der jetzt noch nicht, also der den Kontakt zu uns entfernt hat, habe ich jetzt immer wieder versucht, durch Briefe oder so, Kontaktaufnahmen. Mhm. Und weil ich, es gibt keine Antwort von ihm. Nein. Bist du? Das tut mir so weh. Und sein Bruder möchte da das auch. Mhm. Bist du, Barbara, in ärztlicher Behandlung? Ich bin seit nach dem Unfalltod von meinem Partner in Behandlung, aber immer nur eine Viertelstunde. Einmal im Monat. Mhm. Und ich finde das zu wenig. Ja, was heißt Behandlung? Was macht der Arzt mit dir? Beim Psychologen. Mhm. Was macht der Psychologe? Unterhalten. Ganz am Anfang war es wohl mal eine halbe Stunde, aber jetzt sind wir nur eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde ist ja gar nichts. Und man sagt mir, ich müsse das vergessen. Auch den 30, der jetzt 30 wird. Wer sagt, du müsstest das vergessen? Der Arzt. Mhm. Ich kann das nicht. Ich bin deine Mutter. Bekommst du auch Medikamente? Nein, ich nehme keine mehr. Ich habe mal früher so gegen Depressionen, aber nicht. Ich habe die aber abgesetzt, weil ich habe die schon lange nicht mehr. Warum hast du die abgesetzt? Das machte mich schlimmer. Mhm. Bitte? Ich fragte, warum du die abgesetzt hast, weil es schlimmer wurde, sagst du. Weil es schlimmer wurde und ich nur müde war und dicker wurde. Mhm. Ja? Und ich fühle mich jetzt klarer im Kopf, wo ich die nicht nehme. Mhm. War auch arbeiten, da kommt jetzt auch noch hinzu. Ich habe seit August, kurz vorher bin ich noch umgezogen in eine kleine Wohnung und danach Da wusste ich nicht, ist meine Arbeit, also hat sich meine Arbeit erledigt, ne? Ich bin wegrationalisiert worden. Achso, du bist jetzt auch noch arbeitslos geworden? Ja, jetzt im August. Du hast keinen neuen Partner? Nein, will ich auch nicht mehr. Bist du viel alleine? Jetzt ja, nur noch. Ist aber nicht so, dass ich jetzt jemanden zusammen will. Was machst du denn, wenn du so mit dir alleine bist und Freizeit hast? Ich habe während des Krieges, wo ich umgezogen bin, habe ich viel zu tun gehabt. Na gut, ich habe noch ein Haustier, einen 15-jährigen Kater. Dafür lebe ich noch, habe ich mir immer gedacht. Auch für meinen Sohn, der noch lebt, die anderen beiden. Aber manchmal denke ich, wenn ich nicht mehr bin, ob es den anderen beiden dann besser geht. Warum sollte es denen besser gehen, wenn es dich nicht mehr gibt? Ich denke im Moment so. Ja, man denkt an die verrücktesten Sachen, ne? Ich denke im Moment so, wenn mich nicht mehr gibt, würden die besser leben können. Ich glaube, wie du deine Familie geschildert hast, dass da einige Menschen sehr, sehr, sehr traurig wären, wenn es dich nicht mehr gäbe. Die Menschen, die ich liebte, sind ja fast alle weg. Naja, aber da sind ja auch noch einige da. Für die du... Bemühe ich mich also. Gerade jetzt habe ich gedacht, zu Weihnachten, dass ich wenigstens die Brüder wieder zusammenkriege. Ich möchte, dass die beiden Brüder zusammenkommen. Barbara, ich glaube, dass du einfach mit Bemühen gar nicht mehr so weiterkommst mit deiner seelischen Stimmung. Dass du wirklich was richtig Großes machen musst. Wärst du bereit, in eine Klinik mal für ein paar Wochen zu gehen? Ich habe ein Haustier. Ich kann der 14-Jährige nicht mehr irgendwie hin und her zu schicken. Ich werde bereit dazu, aber ich habe ein fast 15-jähriges Haustier, also ein Kater. Ein Kater, das habe ich verstanden. Und den Kater kann man nicht mal ein paar Wochen irgendwo... Nicht mehr. Und da kann sich auch niemand anders drum kümmern. In dem Alter nicht mehr. Und da kann sich auch niemand anders drum kümmern. Nein. Okay, aber was wäre, wenn du jetzt wirklich schwer krank wärst? Was wäre dann? Ich war vor zwei Jahren im Krankenhaus, wo es fast zu Ende war. Aber ich habe da nicht nachgeholfen, keine Sorge. Nee, ich frage deshalb, was... Da habe ich den Sohn hier, der jetzt mit Drogen, wo ich nicht wusste, dass er da schon Drogen genommen hatte. Okay, wie auch immer. Vielleicht wäre auch die Lösung, dass du in eine gute, richtig solide Psychotherapie... Oder Tagesklinik, sowas könnte ich machen. Sowas zum Beispiel, ganz genau. Ja, Tagesklinik. Barbara, ich rate dir ganz dringend, dass du sowas angehst. Meine Psychologin wird dich gleich noch etwas beraten, wie du es genau machen solltest. Aber ich glaube, dass du so auf der Stelle trittst im Moment. Und ich habe mir vorgenommen, wenn das jetzt mit dem Sebastian, der 30 wird, und der Alexander zu Weihnachten, ich würde die gerne wieder zusammenbringen. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich mit den Gedanken, Silvester Feierabend zu machen. Nee, so darfst du nicht an die Sachen rangehen. Ich habe so noch nie, früher nie gedacht, weil wahrscheinlich, ich die Jungs nicht... Wahrscheinlich, Barbara, wenn du jetzt schon sagst, ich will die jetzt Weihnachten zusammenbringen, das ist schon so ein verkrampftes an die Sache herangehen. Und wenn du dann scheiterst, dann bist du völlig enttäuscht. Lass dieses Vorhaben mal jetzt gleich schon fallen, damit du dir eine Enttäuschung ersparst. Wenn sich das ergeben soll, in der nächsten Zeit wird sich das ergeben. Das muss jetzt nicht am 24. Dezember sein. Das ist ja Wahnsinn. Da machst du dir ja den Kopf völlig kaputt mit so einer Hoffnung. Und wenn die dann auch noch scheitert. Kümmere dich in erster Linie jetzt mal um dich, um dein seelisches Wohlbefinden. Und ich kann doch nicht glücklich sein, wenn ich weiß, dass meine zwei letzten Kinder, die noch leben, unglücklich sind. Ja, das ist sicher eine Belastung. Aber wie gesagt, ich finde, dass du dich erstmal um dich kümmern musst. Da geht es ja um die Kinder, wie die das empfinden und was die dazu denken. Jetzt geht es erstmal um dich. Du hast so viele Sachen erlebt schon, so viele schlimme Sachen. Das kann man ja gar nicht alles alleine stemmen, alles alleine schaffen. Und wie du mir gerade deinen Psychologen geschildert hast, das ist mir viel zu wenig. Eine Viertelstunde, das ist ja absurd, wenn jemand so schnell betroffen ist. Ja, da komme ich immer gerade, wenn ich anfange zu reden, ist schon wieder schwer. Ja, nee, das geht nicht. Liebe Barbara, meine Psychologin, die Sabine, ruft dich jetzt an. Und sie wird dir erklären, was für dich vielleicht ein guter Weg wäre, auch über die Tagesklinik. Und dann bitte ich dich sehr, das ernsthaft zu überlegen, das sehr bald anzugehen. Und ich hoffe, dass das dann ein Weg für dich ist, der dich nach vorne bringt. Dann bitte ich habe mich schon, schon oft wollte ich mit dir deswegen reden, aber ich wollte dich nicht damit belasten. Nein, das ist doch hier, das machen wir doch sehr gerne. Weil das eigentlich keine Sache für überm Telefon, überm Fernseher ist. Ja, aber es ist eine sehr ernste Sache, die du mir geschildert hast. Ich gehe schon seit langem nicht mehr aus dem Haus. Ja, siehst du, da muss ich gehe einmal eine Woche weg, kaufe Katzenfutter und dann gehe ich nach Hause und schließe mich ein. Da muss ich was ändern. Liebe Barbara, jetzt legst du bitte auf und die Sabine ruft dich an und alles Weitere beredet ihr beiden dann im Hintergrund. Ich bedanke mich und vielleicht ein Autogramm, wenn möglich. Gerne, dann sagst du der Sabine deine Anschrift. Und ich wünsche dir ein schönes Weihnachten und Silvester. Ich dir auch und ich drücke dir die Daumen, dass es bergauf geht bei dir. Oh ja, ich wünsche mir das auch für die Jungs, für meine Jungs. Liebe Barbara, die Sabine ruft dich gleich an. Alles Gute. Okay, herzlichen Tschüss. Dank. Dankeschön. Ciao. 1.35 Uhr haben wir und morgen heißt unser Thema Wahrsager und Hellseher. Wart ihr schon mal bei einem Wahrsager oder bei einem Hellseher? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Was denkt ihr überhaupt grundsätzlich über dieses Genre? Glaubt ihr dran? Findet ihr es eigentlich eher ein bisschen albern? Oder habt ihr vielleicht selbst sogar die Fähigkeit und wollt mir davon erzählen? Und dann könnt ihr mir bei der Gelegenheit auch gleich erzählen, wie das Jahr 2016 wird. Also gerne könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder ihr könnt natürlich auch noch während der Sendung anrufen. Wahrsager und Hellseher, unser Thema morgen, unser Thema heute ist frei und offen, so wie ihr es wollt. Und hier ist die Gerda und Gerda ist 69. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gerda. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Danke, ich freue mich, dass ich an die Strippe gekommen bin. Es ist ja nicht so einfach bei dir. Das Problem ist, Domian, ich habe mit meinem, also nicht mit meinem Enkel, sondern ich habe die Befürchtung, dass mein Enkel von meiner Schwiegertochter sexuell missbraucht wird. Wie alt ist der Enkel? 8 Jahre. Von der Schwiegertochter, das heißt also von der eigenen Mutter? Ja. Ja. Also ich habe die Befürchtung, mein Sohn nicht. Wieso hast du die Befürchtung? Also die Ehe ist jetzt am Zerbrechen. Die leben so ungefähr zusammen, aber getrennt in einem Haus. Ja. Und die Mutter geht, also abends, wenn er ins Bett geht, ist die Mutter mit dem Kind im Bett und das seit 8 Jahren. Und der Vater schläft auf der Couch. Und da wollte ich dich mal fragen, ob das normal ist. Also ich habe einen Sohn, ich empfinde es nicht als normal. Das heißt, jeden Abend kuschelt die Mama mit dem 8-jährigen Jungen sich in den Schlaf? Ja, und dann darf er am Busen, darf er hin und grapschen und das ist dann schön. Wie groß ist denn das Bett? Ja, das Ehebett. Ja, ich meine, ja, das war jetzt nicht gut gefragt. Liegen die getrennt in den beiden Ehebetten oder weißt du, ob die zusammen wirklich in einem Bett liegen? Ja, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Aber ich denke, er kuschelt zu der Mama, weil er darf ja praktisch zu ihr ins Bett. Woher weißt du denn überhaupt genau, wie dieses Kuscheln oder dass die überhaupt kuscheln, wie das abläuft? Woher weißt du das? Ja, aus ihren Erzählungen her. Mhm. Und der Kleine natürlich, wenn ich sage, darfst du mit der Mama abends kuscheln? Mhm. Ja, und dann verdreht er die Augen. Er verdreht die Augen in welchem Sinne? Ja, so ungefähr, da ist er ganz happy. Ach so, der ist ja ganz happy. Ja, ja, und das ist für sie normal, aber für mich nicht. Du kannst es ja sein, Gerda. Ich halte das auch für ziemlich unsinnig, mit einem 8-jährigen Kind dann noch jeden Abend ins Bett zu gehen und den in den Schlaf zu kuscheln, dass sie einfach den Jungen verzieht, dass das keine gute Erziehung ist. Aber woraus siehst du darin einen sexuellen Missbrauch? Ja, Thomian. Der normale Menschenverstand sagt mir, dass das ein Elternschlafzimmer ist und nebenan ist das Kinderzimmer. Sagt mir auch, gebe ich dir völlig recht. Aber das ist ja noch ein Schritt weiter, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Das heißt, ja, da geht es um. Der kann doch entstehen. Der kann entstehen, aber der muss nicht entstehen bei einem solchen Verhalten. Wie gesagt, vielleicht verzieht und verhätschelt und vertätschelt sie zu sehr diesen aber Jungen. Aber wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist zu spät. Was sagt denn jetzt dein Sohn dazu? Er findet es auch nicht normal und wenn er was gesagt hat, dann hat sie immer gesagt, sie weiß schon, was sie tut. Du könnte dein Sohn, er ist ja der Vater, der Junge ist 8 Jahre alt, er könnte mal seinen Sohn fragen, was macht ihr denn da eigentlich immer abends im Bett? Ja, das müsste er mal machen. Das finde ich schon, ja. Ja, die Mama tut nebenbei Fernseh schauen und telefonieren, das ist wichtig. Also ich sage nochmal, wir wollen sehr vorsichtig sein mit dem... Darum rufe ich dich ja an. Ja, mit der Verdächtigung des sexuellen Missbrauchs. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ja, aber Domian, ich habe die Sendung gesehen bei Unter uns. Da hat der Mann gesprochen, der ist als Kleinkind von seiner Mutter missbraucht worden. Mhm. Der hat geweint. Mhm. Ich weiß nicht, das ist ja schon ein halbes oder dreiviertel Jahr her. Gerda, solche Anrufe hatten wir hier auch schon. Und ich nehme das auch sehr ernst. Und ich weiß auch, dass Mütter Kinder sexuell missbrauchen können. Und ich weiß auch, dass Frauen das noch viel subtiler und vielleicht durchtriebener machen, als das Männer machen. Eben. Aber... das muss ja nicht der Fall sein in eurer Familie. Irgendwas ist da nicht völlig normal, da gebe ich dir recht. Ich habe zu unserem Sohn, vor 2 Jahren habe ich dann mal gesagt zu ihm, wie er da war, sag ich, du, wie lange geht denn das eigentlich bei euch, dass das Kind da mit im Bett schläft? Ja, er hat gesagt, mit 20 wird er dann schon ausziehen. Sag ich, ja, was ist denn das für eine Aussage? Also in erster Linie müsste sich, du bist die Oma, das ist sehr, sehr ehrenwert, dass du dir da Sorgen machst, aber du musst dich da natürlich in gewisser Weise raushalten. Ich habe nur zu meinem Sohn gesagt, du, ich würde da gut aufpassen. Ja, es ist die Aufgabe deines Sohnes, des Vaters, des ist Jungen. Ist so klar, Domian. Ich möchte mich auch nicht groß einmischen. Was hast du denn für einen Eindruck? Wie reagiert denn dein Sohn? Wischt er das sehr vom Tisch, wenn du das sagst? Oder glaubst du, dass er irgendwie so ein bisschen das auch denkt? Ich habe zu ihm nur gesagt, sag ich, sei auf der Hut. Weil ja jetzt die Ehe sowieso auseinandergeht. Und jetzt macht sie alles gerade zum Trotz und alles Mögliche. Und was sagte er darauf? Bitte? Und was sagte er dann darauf? Er glaubt das nicht. Okay. Er ist, in meinen Augen ist er auch manchmal sehr naiv. Was hältst du denn von dieser Frau grundsätzlich? Domian, wir haben diese Frau aufgenommen. Die kam, also jetzt werden es am Donnerstag 14 Jahre, kam die nach Deutschland aus Rumänien. Wir haben die mit offenen Armen empfangen, alles Mögliche. Und sie hat immer wieder, also sie ist alle Tage zu uns gekommen. Und alle Tage war alles wunderschön. Also nicht nach Nachfrage von uns, sondern... aus ihrem Mund kam, Mama, Papa, bei euch, mir gefällt so gut bei euch. Und wir waren in dem Glauben, dass sie sich wohlfühlt. Mittlerweile hat sich das Ganze gedreht, jetzt sind wir nur noch die Dummen und die Bösen. Das heißt, du hast der Frau nie ein böses Wort gegeben. Bist du regelrecht zerstritten mit der Frau mittlerweile? Nein, aber ich spreche mit ihr nicht mehr. Ah ja. Na gut, das ist ja schon schlimm genug. Das ist für mich unterste Schublade. Ja. Wir sind aus einfachen Verhältnissen, aber das ist unterste Schublade. So, Gerda, jetzt nehme ich deine Sorgen ernst. Ja. Aber was könnte ich jetzt noch machen? Ich glaube, dir sind die Hände gebunden. Bitte? Ich glaube, dir sind die Hände gebunden. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, er soll sich doch mal ans Jugendamt wenden. Ja, aber ich glaube, dass das Jugendamt sich dann auch erstmal an den Vater wenden würde und den Vater befragen würde. Und wenn der Vater sagt, nein, ich sehe diese Gefahr des sexuellen Missbrauchs nicht, dann ist die Sache erledigt für das Jugendamt. Das heißt, solange dein Sohn nicht wirklich Alarm schlägt, und er ist ja nah dran, und er spricht mit dem, du kannst ja, was du machen kannst, schlag doch mal deinem Sohn vor, dass er mit dem Kleinen einfach mal sich darüber unterhält, was da so abends passiert. Ja, ja. Das wäre ja interessant, weil dann könnte man irgendwas erfahren. Mit 8 Jahren kann man das schon erzählen. Ich habe zu ihm auch gesagt, ich würde an deiner Stelle mehr abends überraschend ins Schlafzimmer gehen. Weil es ist ja auch sein Schlafzimmer. Mhm. Weil wenn dann der Kleine nicht folgsam ist oder was und sie will ihn bestrafen als Strafe, dann musst du in deinem Kinderzimmer schlafen. Also Gerda, wie gesagt, du kannst gar nicht viel machen, so schlimm das für dich ist. Du kannst noch mal mit deinem Sohn sprechen und wie gesagt ihn bitten, dass er mit dem Jungen mal redet. Mhm. Mehr kannst du nicht tun im Moment. Ja. Das ist sehr, sehr schlimm, aber es ist so. Ja, man möchte halt das Kind bewahren. Ja, davor. Aber man kann auch nicht mit Gewalt da reinhauen. Ja, ist schon klar. Ja. Also versuch das doch nochmal und vielleicht meldest du dich nochmal und erzählst, was daraus geworden ist. Ich bin gespannt. Herr ja, ich auch. Alles Gute wünsche ich euch. Danke, dir auch und schöne Weihnachten. Wünsche ich dir auch, Gerda. Alles Gute. Und gesunden Rutsch. Dir auch. Tschüss, Gerda. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 nochmal zwischendurch rasch unser Thema. Das Thema morgen heißt Wahrsager und Hellseher. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr schon mal bei einem Wahrsager oder Hellseher wart. Wie findet ihr das? Glaubt ihr an diese übersinnlichen, sofern es denn übersinnliche Kräfte sind? Und vielleicht könnt ihr, die ich jetzt anspreche, selbst hellsehen und wahrsagen. Und erzählt mir ein bisschen was über eure Kunst, eure Gabe und erzählt uns ein bisschen, wie denn die Zukunft 2016 aussieht. Da sind wir nun alle hochgespannt. 0800 220 5050, das ist die Nummer morgen ab 0 Uhr für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Lydia. Lydia ist 74. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Lydia. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir Beziehung. Beziehung. Loslassen, festhalten. Ja, so. Erzähl mal, in welcher Situation du gerade bist. Ich habe das Internet. Das ist eine ganz schlechte Leitung. Hallo? Die Leitung ist so schlecht, dass Lydia weg ist. Hallo? Hallo? Ja, nochmal. Wir haben nichts verstanden gerade. Nochmal, wie ist deine Situation, Lydia? Ich habe voriges Jahr im September jemanden kennengelernt. Ja. Auf Internet. Ja. Und ja, das hat sofort auf Anhieb geklappt. Ein Mann im gleichen Alter. Mhm. Ich suchte eine Partnerschaft. Ich bin verwitwet. Und ja, bei ihm war es auch flott Seitensprung und was das so sich so alles tummelt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, das liegt an meinem Telefon. Ja. Und bei ihm war das aber anders. Er wollte flott und eine Affäre. Ach so, und ja. Normal wäre das für mich eigentlich gar nicht in Frage gekommen. Mhm. Aber das hat so gepasst von allem Anfang an. Mhm. Nun ist ja die zweite Sache, es gibt ja nur 1000 Möglichkeiten, warum eine Ehe nicht funktioniert. Mhm. Wage ich nicht zu beurteilen. So. Und intelligenter Mann, gesellschaftlich hoch angebunden, mhm. karitativ stark eingebunden, mhm. total aktiv, geradlinig. Also ein guter Typ. Also ja, hat alles gepasst bis auf diese eine Strecke. Und die wird auch, das wird sich auch nicht ändern. Ja, was heißt die eine, Moment, bis auf die eine... Dass er verheiratet ist. Er ist verheiratet. Ja. Oh Gott, ja, das ist natürlich das Schlimmste überhaupt, was dir passieren kann. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Und das wäre für mich eigentlich vorher überhaupt deshalb, nicht in Frage gekommen. Deshalb will der Knabe auch nur eine Affäre haben. Naja, der ist so eingebunden, dass der gar nicht anders kann. In schönem Alter löst man sich nicht aus so einem Gibt's auch. Plan heraus. Gibt's auch. So, das heißt, der will dich als gespielen haben, genau sozusagen. Genau so, aber ganz selten eigentlich, das sind 4 Wochen, weil er halt so stark eingebunden ist. Ja, ne? Also einmal in 4 Wochen seht ihr euch. Wenn es gut geht. Wenn es gut geht. Ja, und dann ein Tag und eine Nacht und tschüss. Das war's wir dann noch. Wir mailen, wir schreiben, wir telefonieren. Ich habe x-mal, ich weiß nicht wie oft, ihm geschrieben, ich muss das beenden, wir wollen das beenden, ihm zuliebe. Und ich bin jedes Mal 4 Wochen oder 3 Wochen krank, wenn er wieder weg ist. Das heißt, du bist wirklich in den verliebt? Total. Total. Ich bin total Mensch. Hin und weg. Das ist mir in meinem ganzen stolzen, reifen Alter überhaupt noch nicht passiert. Lydia, wie ein junges Ding. So fühle ich mich. Eigentlich ist es traurig. Ne? Na, aber eigentlich ist es ja auch schön. Es ist, ja, aber das Ganze nicht. Ja, ja, ich verstehe schon. Das heißt, du bist wirklich emotional jetzt sehr engagiert. Ich bin ja. Er aber nicht. Ich habe ihm, von Anfang an habe ich auch geschrieben, ich erzähle mir eine Partnerschaft liebevoll, zärtlich, ehrlich. So. Ja. Und da hat er, das werde ich nie vergessen, ich habe das auch dokumentiert, hat er dann auch geantwortet, liebevoll, zärtlich, ehrlich, das ist wahrscheinlich das, was ich zu wenig erlebe. Dass er zu wenig angibt? Dass er zu wenig liebevoll und Zärtlichkeit erlebt. Achso, dass er zu wenig erlebt zu Hause. Ja. Das heißt, da, so. Ja, damit hat er dich ja noch heiß gemacht. Naja, danke. Ja, ja, damit hat, ja. Wenn er sagt, ich erlebe das zu wenig zu Hause, bei dir, Lydia, kann ich das erleben. Und er hat ja auch gesagt, er erlebt wie ein Ehrenmitglied zu Hause. Ich habe nie gefragt, nie. So, jetzt lange was Rede. Was in der Ehe noch geht. So, und mich belastet es. Es sind Tage, da höre ich nichts von ihm. Es vergehen auch 2 Wochen, wo ich nichts von ihm höre. So, kein WhatsApps, kein nichts. So. Und immer wenn ich dann geschrieben habe, ich muss jetzt das beenden, weil ich sonst kaputt gehe, dann springt er hoch und nieder. Bitte, bitte, und wir wollen das alles so lassen. Warte, gedulde dich bis zu meinem nächsten Anruf. Und wie viel Mal hast du das jetzt schon versucht zu beenden? Oh, 4 Mal, 5 Mal. Ich habe mit meiner Ärztin gesprochen und die sagte auch, beenden Sie das. Lydia, ich bin nicht aber dein... Aber wie? Herz und Verstand sind jetzt 2 verschiedene Dinge. Ja, ich weiß, das ist ja das Tragische bei all diesen unglücklichen Liebesbeziehungen. Die harmonieren ja nicht miteinander. Nein, null. Der liebt dich nicht. Null. Total null. Null. Ja. So muss man es klar sagen. Der liebt dich nicht. Der will dich ab und zu mal als netten Zeitvertreib haben. Aber der will nicht wirklich mit dir zusammen sein. Der ehrt dich nicht. Der begehrt dich sicher für das Treffen mal. Aber der will nicht mit dir leben. Nee, das sowieso nicht. So. Ja. Und du willst, und letztendlich würdest du es aber gerne wollen. Du hättest gerne eine Beziehung mit ihm. Ja, jetzt ist Lydia verstummt. Das liegt, glaube ich, an der sehr schlechten Leitung, die sie hat. Warte einen Moment, gerade war sie auch plötzlich dann wieder da. Lydia, also du hörst uns jetzt übers Telefon nicht mehr, vielleicht hörst du uns übers Radio, übers Fernsehen. Was kann ich dir sagen? Ich kann nur sagen, dass du mit aller deiner Lebenserfahrung jetzt eine Entscheidung treffen musst und dich von ihm lösen solltest. Weil du hast ja die Erfahrung jetzt schon ein paar Mal gemacht, jedes Mal, wenn du wieder rückfällig wirst, geht's dir schlecht. Das ist wie bei einer Sucht. Ja, jetzt ist das ganz weg. Das ist wie bei einer Sucht. Ich kann dir gar nichts weiter sagen, als dass du auf die Zähne beißen musst und wenn er sich dann wieder meldet und dann musst du eisern sein und sagen, nein, ich möchte es nicht mehr. Dann gehst du vielleicht ein paar Monate durch die Hölle, aber dann ist es auch gut. Jetzt gehst du ständig durch die Hölle. Also letztendlich der Klassiker, wenn man liebt und nicht zurückgeliebt wird. Versuch es. Versuch es. Hier ist Guido. Guido ist 50. Hallo Guido. Hallo Domian. Hallo Guido. Weswegen rufst du an? Wegen Einsamkeit. Das heißt, du fühlst dich sehr einsam? Ja, ich fühle mich sehr einsam. Guido. Ich habe... Ja? Ich habe wenig Freunde. und ich fühle mich sehr, sehr einsam. Wenig Freunde und auch keine Partnerschaft? Nein. Lebst du alleine auch? Nein, bei meiner Mutter. Bei der Mutter? Ja. Lebst du noch bei der Mutter? Also bist du nie weggegangen von der Mutter? Nein. Wie groß ist denn eure Wohnung? Wir haben ein Haus. Ah ja. Warst du denn mal irgendwann in einer Beziehung? Nein. Wie kommt das? Ich habe gar... Ich würde gerne, aber meine Mutter lässt mich los. Das heißt, du würdest gerne eine Beziehung mit einer Frau? Ja. Stehst du auf Frauen? Nein, aber Freundschaft. Also du hättest gerne zumindest eine Freundschaft mit einer Frau? Ja. Und deine Mutter will das nicht? Sie lässt mich los. Du sprichst so sehr langsam. Wie kommt das? Ich bin behindert. Ah, was für eine Behinderung ist das? Ich spreche sehr langsam. Okay, gut, da können wir uns ja darauf einstellen. Was macht denn die Mutter, wenn du versuchen würdest, dich mit einer Frau anzufreunden? Was würde sie machen oder was hat sie vielleicht schon gemacht? Weiß ich nicht, ob es ihr gefallen würde. Ach, du hast auch noch nie den Versuch unternommen? Nein. Bist du berufstätig? Ja. Was machst du? Ich arbeite im Altenheim. Ah. Und in all den Jahren, wo du berufstätig warst, gab es auch noch niemals, dass du dich so ein bisschen in jemanden verguckt hast und den vielleicht mal eingeladen hast nach Hause? Nein. Ich kann es gar nicht glauben, aber es ist so. Ja. Und was ist mit Freundschaften zu Männern? Hattest du schon mal einen guten Freund? Ich hatte einen guten Freund, aber der ist tot. Und das war der einzige Mensch, der dir so nahe mal gestanden hat? Das war der einzige Mensch, der mir ganz nahe gestanden hat. Was empfindest du? Der wie ein Bruder war. Ja. Was empfindest du denn für deine Mutter? Ich wünschte mir, dass sie loslassen würde. Hast du denn mal darüber nachgedacht, vielleicht aus der Wohnung, aus dem Haus auszuziehen, aus dem gemeinschaftlichen Haus? Ja, aber meine Mutter will nichts davon wissen. Aber du bist ja ein eigenständiger Mann, du könntest das ja für dich entscheiden. Ja. Du könntest auch, wenn du aufgrund deiner Behinderung vielleicht nicht alles so alleine hinbekommst, könntest du ja zum Beispiel in betreutes Wohnen gehen oder in ein entsprechendes Heim, könnte man auch einen Platz vielleicht organisieren. Mhm. Würdest du das so wollen, wenn du es frei entscheiden könntest? Also, wenn es möglich wäre, dann ja. Ja, also daraus höre ich, dass der Wunsch ganz, ganz tief bei dir ist. Mhm. Und dass du dich irgendwie gefangen genommen fühlst bei deiner Mutter. Ja. Boah, da muss aber was geschehen, Guido. Da sind ja schon so viele Jahre ins Land gegangen. Du hast ja auch ein Recht auf ein eigenes Leben. Mhm. Wie alt ist denn deine Mutter? Ich 75. Pass mal auf, Guido. Wir werden dich jetzt, da die Sendung gleich vorbei ist, du hörst die Musik im Hintergrund, wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und werden das mal ein bisschen ausführlicher mit dir beraten, was du tun könntest und wo du vielleicht eine Wohnung finden könntest. Mhm. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Mhm. Ja, dann wünsche ich alles Gute und du... Und wir rufen dich gleich wieder an. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik großen Dank an ihn, Volker Tarke. Und morgen heißt unser Thema Wahrsager und Hellseher. Ich bin sehr gespannt. Ab 0 Uhr könnt ihr euch wie immer unter der bekannten Nummer melden. Und um 1 sind wir dann da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.